Also gut, ich erzähle es dir. Setz dich, ich muss ein wenig ausholen. Die Geschichte geht zurück auf die Aufzeichnungen eines Kardinals, die nach seinem Tod gefunden wurden. Dieser Kardinal de Bonnechose, Erzbischof von Rouen, wurde während einer Reise von einem schrecklichen Gewitter überrascht und musste ins Schloss Görr flüchten, das damals von seinem letzten Eigentümer, einem alten Ritter, bewohnt wurde. Der Ritter, ein Greis von 80 Jahren, enthüllte dem Kardinal ein Geheimnis, das er niemandem zuvor erzählt hatte. Ein sterbender Geistlicher hatte dem Ritter in seiner Jugend anvertraut, dass sich unter einem der riesigen Grenzsteine, die in der Normandie noch heute Besitzungen wie Felder, Gärten und Wälder voneinander abgrenzen, ein Schatz von unermesslichem Reichtum befindet. Edelsteine von größter Reinheit und unvorstellbarem Wert, zusammengetragen von 7 normannischen Abteien. Der Sterbende gab dem Ritter ein Holzkästchen, das gefüllt war mit Edelsteinen und in dessen Boden eine Formel eingraviert war, die aus einem einzigen Wort bestand und die Stelle genau beschrieb, an der der Grenzstein sich befand. Er trug ihm auf, am Ostersonntag in die Kirche von Görr zu gehen und auf einen schwarz gekleideten Mann zu warten, der ihn zu einem 7-armigen Leuchter führte, dem Symbol der 7 Abteien. Diesem Mann sollte er die Formel für das Versteck übermitteln. Der Ritter schwor, dass er den Anweisungen folgen und niemandem ein Sterbenswort sagen würde. Am nächsten Tag starb der Geistliche. Seit 55 Jahren, beendete der Ritter seinen Bericht, sei er jeden Ostersonntag in die Kirche gegangen, aber der angekündigte Mann sei nie gekommen. Da sein Leben nun zu Ende ginge, lege er das Geheimnis in die Hände des Kardinals. Er gab ihm das Kästchen. In den Kriegswirren kam es dem Kardinal jedoch abhanden und so blieb denn nichts mehr übrig von dem Abenteuer, außer dieser Aufzeichnung, der Erinnerung des Kardinals an die Unterredung mit dem Ritter. Als einige Jahre nach seinem Tod seine Bibliothek versteigert wurde, wurde die Aufzeichnung in einem seiner Theologiebücher gefunden. Von wem gefunden? Von Beaumagnon. Was? Und er hat dir das erzählt? Ich habe den Bericht des Kardinals selbst gelesen. Was für ein Abenteuer! Das Geheimnis des Ortes wurde durch eine Formel weitergegeben, eine Chiffre, die man entschlüsseln muss. Und die Geistlichen wussten sich zu schützen. Sie fürchteten, dass im Falle einer Revolution das Geheimnis verloren gewesen wäre, und der Schatz auch. Und du? Hast du von Cagliostro weitere Hinweise bekommen? Nicht mehr als die Liste der 3 Rätsel, wo der 7-armige Leuchter erwähnt wird. Der Leuchter mit den 7 Armen, der Schatz der Könige von Frankreich, die Steinplatte der Könige von Böhmen. Vielleicht ist Beaumagnon inzwischen weitergekommen und hat neue Erkenntnisse. Schließlich ist er gestern im Theater bei Brigitte Rosselin aufgetaucht. Was wollte er da? Wir werden es nie erfahren. Doch, wir werden es erfahren. Wie? Durch wen? Durch Brigitte Rosselin. Brigitte Rosselin? Natürlich. Wir brauchen sie nur zu fragen. Aber dann lebt sie also? Bei Gott, ja, sie lebt. Oh, ich flehe dich an, Gräfin von Cagliostro, wirf mir nicht so wütende Blicke zu. Du hast es gewagt. All die Drohungen, die ganze Erpressung, um mich zum Sprechen zu zwingen. Das werde ich dir nie verzeihen. Oh. Gott, ist das komisch. Die gnädige Frau ist verärgert. Wegen einer solchen Lappalie packt sie die Wut. Meine gute Josine, du bringst mich zum Lachen. Ich werde mich jetzt um Leonard kümmern. Gib mir dein Messer, ich schneide seine Fesseln los. Verschwinde, Leonard, und nimm den Wagen mit. Und jetzt, Arsène Lupin? Jetzt? Ja. Was hast du vor? Ich werde anders handeln als du, Josine. die du immer misstrauisch warst. Ich werde das sein, was du nicht gewesen bist, ehrlich. Ich stelle Brigitte Rousselin jetzt die notwendigen Fragen, und zwar so, dass du sie hören kannst. Einverstanden? Ja. Die Gräfin von Cagliostro oder die Jugend des Arsène Lupin. Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Maurice Leblanc. Aus dem Französischen von Erika Gebühr und Nadine Lipp. Hörspielbearbeitung Sabine Grimkowski. Erster Teil. Es sprachen Erzähler Rüdiger Vogler, Arsène Lupin, Samuel Weiss, Josephine Balsamo, Gräfin von Cagliostro, Christiane Leuchtmann, Clarisse Detique, Chris Pichler, Baron Detique, Berthold Tötzke, Graf de Beneteau, Wolfgang Kondrus, Beaumagnon, Hans-Peter Hallwachs, Prinz d'Arcoll, Wolfgang Höper, Gendarm 1, Sebastian Kowski, Gendarm 2, Konstantin Lindhorst, Brigitte Rousselin, Barbara Wurster, Mutter Vasseur, Nanita Peschke. Ton und Technik, Rolf Knapp und Claudia Peike. Musik, Helena Rüegg. Regieassistenz, Konstanze Renner. Regie, Stefan Hilsbecher. Produktion, Südwestrundfunk 2008.